Das folgende Spiel wurde geschrieben, weil der Stoff hierzu herausforderte. Die Tragödie des Luftschiffs Italia, die Hilferufe der neuen Mann auf der Eisscholle durch den Funker Biaggi in den Äther hinaus, das vergebliche Suchen sämtlicher großen Funkstationen, die Aufnahme des verstümmelten Hilferufes SOS, Rao, Rao, Feuen, durch den selbst gebastelten Kurzwellenapparat des Amateurfunkers Nikolai Schmidt in einem einsamen Dorf hoch im Norden der Murmanküste. Hierauf die Funkverständigung der am Eis eingekerkerten mit den Funkstationen der ganzen Welt. Ihre Radiomeldung der täglichen geografischen Position der treibenden Eisscholle. Die zahlreichen Vorstöße italienischer, norwegischer, französischer, russischer Flugzeuge. Die vergebliche Ausfahrt des ersten russischen Eisbrechers Maligin. Und der erfolgreiche, schwierige Durchbruch des stärksten Eisbrechers Krassin. Dirigiert von seinem Katapultflugzeug, der dreimotorigen Junkersmaschine des russischen Fliegers Tschuchnowski. Das alles ist wohl das erste Heldenlied unserer Zeit. Unserer Technik, unserer Solidarität. Nicht der Impuls eines Übermenschen, nicht das Ethos eines Religions- oder Staatsgedankens hat dies Rettungswerk ermöglicht, sondern die von der Technik beflügelte Solidarität der Völker. Sie schloss an diesem lebendigen Beispiel den Ring von dem einsamen Radiobastler an der Murmanküste bis zu der großen Funkstation in Rom. Bis zum roten Zelt der Eisscholle und dem Flieger Tschuchnowski. Es ist eine Tatsache. Ohne einen Tag zu zögern, hat ein politisch völlig anders gerichtetes System dem gegnerischen System brüderlich geholfen. Und diese Hilfe wurde nur möglich durch das modernste Nachrichtenmittel, durch das Radio. Achtung, Achtung! Hier Welle 401, Roma, San Paolo. Wir suchen Luftschiff Italia. Wir suchen Nobile. Wir bitten für 10 Minuten Funkruhe für unsere Verbindung mit Nobile. Achtung, Achtung! Hier Welle 401, Roma, San Paolo. Wo ist Nobile? Wo ist Italia? Wir geben 10 Minuten unser Zeichen. Antwortet mit genauer Position, geografischer Länge und Breite eures Standorts. Wir sind seit 32 Stunden ohne Nachricht. Seid ihr wohl auf Eis, auf Wasser, in der Luft? Seid ihr in Not? Braucht ihr Hilfe? Flugzeug, Schiff, Schlitten. Achtung, Achtung, hier Roma, San Paolo, Welle 401. Wir warten, wir warten. Achtung, hier Welle 720 Leningrad. Achtung, hier Welle 720 Leningrad. Wo ist Italia? Wo ist Italia? Achtung, Funkruhe für alle Sender an der Murmanküste. Alle Sender hören von 22.30 Uhr bis 23 Uhr voll auf kommende Zeichen der Italia. SOS-Rufe möglich. Hier Roma, San Paolo, wir suchen Nobile, wir warten. 104 New York. Boston gibt an, Nachricht von Italia zu haben. Italia wohl auf. Achtung, die Expedition schifft Italia Milano. Bitte sendet uns sofort die Position der Italia. Hier Roma, San Paolo. Wir bitten Boston um genaue Angabe des Rufs der Italia. Wir warten. Wir warten. Hallo? Hier Tageblatt, Nachtredaktion. Ja, warten Sie, ich verbinde Sie mit der Telegrammannahme. Dieser Nobili schmeißt den ganzen Betrieb um. Gib doch erst Betrieb, du musst nicht erst Stoff suchen. Nobile soll irgendwo nördlich von Spitzbergen auf einer Eisscholle paddeln. Mache, kenne das. Hält uns in Atem, damit tagelang alle Kopfseiten der Zeitungen nur von ihm schwätzen. Und er nachher als der große Held durch Nacht und Eis in Glorie dasteht. Bloßer Trick. Halte jede Wette. Halte dagegen. 5-3. Nobile ist abgesoffen. Eisscholle. Mensch, wenn der aber doch noch lebt. Auf der Eisscholle 16 Mann. Ohne Waffen, ohne Nahrung, ohne Zelte? Ja, uff. Das allein macht ja schon Frostbeulen und Nierenbluten. Hallo, hier Nachtdienst-Tageblatt. Was? Nobili gesichtet? Doch, garantiert. Von norwegischem Flugzeug? Die stehen dafür. Gut, wir bringen es. Na also, Nobile gefunden, Wette gewonnen. Ich lade dich nachher ein zu einem Drachenblut mit Jägerfrühstück. Dieser doofe Nordpol, nicht wie Schererei, alles mache. Hallo, Korrektur. Ja? Neue Überschrift. Norwegisches Flugzeug hat nach 48-stündiger Nebelfahrt Nobile soeben gefunden. 48-stündige Nebelfahrt? Mensch, du hörst wohl die Sterne niesen. Wenn schon, denn schon. Oder hast du was gegen die 48-stündige Nebelfahrt? Hallo? Ihr Nachtdienst-Tageblatt. Was? Ist ja großartig. Danke bestens, danke. Na also, die ganze norwegische Kiste war ein Schwindel. Hallo, Korrektur. Ja? Die alte Überschrift bleibt. Nobile verschollen. Jawohl, bleib. Na, Herr Kollege, Drachenblut mit Jägerfrühstück? Gemacht. Echo, Echo, hier Mannschaft Italia. Welle 926, Position 80 Grad, 50 Minuten Nord, 27 Grad, 15 Minuten Ost. SOS, SOS, wir sind auf Eisscholle. Wir haben kein Wasser, kein Brot, kein Fleisch, keine Munition, keine Schlitten. General Nobile hat den Arm gebrochen. Cecconi beide Beine. Wir sind nur 10 Mann. Die 6 anderen Kameraden sind abgetrieben mit der Ballonhülle. Achtung! Achtung! Na? Sputatore di mondo? Funkelspucker? Hörst du schon rum? Was sagt Mamma Mia? Ist schon errichtet Arco di Triomfo? Arbacco maledetto Madia, wenn Sie uns statt der Dekorationen lieber ein paar Salami durch die Lüfte schmeißen könnten. Hörst du nicht? Biagi, Funkenspucker, die Schokolade ist alle, das Büchsenfleisch. Was nun? Gib noch mal genau unsere Position. Südlich Insel Freund. Hörst du? Echo, Echo Italia, Welle 926, Wir treiben auf Eisscholle südlich Insel Feuen. SOS, Rau, Rau, Feuen. Wir rufen alle Stunde 10 Minuten lang diesen Ruf. SOS, Rau, Rau, Feuen. Antwortet, ob ihr uns hört. SOS, Rau, Rau, Feuen. Herr Bacco, Funkenspucker, Nordost, kommt wieder was auf. Gelb-weiß wie Blei, Nebel und Schnee. Wir treiben nach Westen ab. Ich gebe uns noch 3 Tage, wenn dies Eistablett überhaupt so lange hält und nicht abrückelt. Ecco! Ecco Italia! Welle 926! Schneesturm! Hört ihr uns nicht? SOS! Rau, rau, Feuen! Rau, rau, Feuen! SOS! SOS! Hört uns niemand! SOS! Das sind Namen. Komische Namen, Mutter. Sierra Nevada. Hast du sowas schon gehört, Mutter? Mauretania, Bremen. Und alle haben ihre Zeichen, Mutter. Nikolai, das ist von dem Bösen. Die Leute aus der Stadt bringen nichts Gutes her, Nikolai. Es bringt uns Unglück, Söhnchen. Hörst du, Mütterchen, wie das singt? Das sind alles Menschen, die in der Welt rufen, Mütterchen. Tausende Kilometer, Zehntausende. Und wir hören uns alle bloß durch ein Drahtröllchen. Bloß durch eine Drahtspinne, verstehst du? Ein neues Schiff. Das ist nicht die Mauretania, Mutter. Mutter, gib doch mal schnell den Atlas schnell, Mütterchen, den Atlas. Der Herr verzeiht dir und uns allen. Geh schlafen, Nikolai, mein Söhnchen. Geh schlafen, Nikolai, mein Söhnchen. Guten Abend, Nikolai. Na, Fjodor. Bist du fertig im Stall, Fjodor? Ja. Na? Spinnst du schon wieder Fäden in die Luft? Ach Gott, das Gewimmer, das kannst du dir schenken. Mach mal Musik. Ein neues Schiff, Fjodor, das ich nicht kenne. Ach, wirst viele nicht kennen, Brüderchen. Nein, nein. S-O-S. S-O-S. Fjodor, es ist in Not. Eine Kurzwelle. Keine große Station. Es ruft, Fjodor, es ruft und keiner hört es. Ohne Namen das Schiff, Fjodor. Du immer mit deinen Schiffsnamen. Schalt lieber um. Was sagen die Gewerkschaften in Moskau? Immer wieder. Immer noch. S-O-S, S-O-S, S-O-S. Was sind denn das für Worte? Tengo Terra. S-O-S, S-O-S. Rau, Rau. Feuen. Also Feuen heißt das Schiff. Still, Fjodor, still jetzt. Jetzt kommt ein Wort, ein Name, immer, immer wieder der Name. Italia, Italia. Fjodor, es heißt Italia. Italia ist in Not, Fjodor, da ist wieder ein Name. Immer wieder ein Name, immer wieder ein Name. Nobile, nobile. Fjodor, Fjodor, Nobile ruft! Fjodor, hörst du? Nobile, lebt! Nobile ruft vom Luftschiff Italia aus dem Eismeer! Fjodor! Nobile, von dem du mir erzählt hast? Ja, für den unsere Station Leningrad jeden Abend Funkruhe befiehlt. Du, das muss Leningrad wissen, das muss Moskau wissen! Nobile ist nicht tot! Na, du hast ihn gehört? Ja, ja, still. Er ruft immer noch. 9 Mann leben, 6 auf der Scholle, 3 unterwegs. Und jetzt in Zahlen. Fjodor, Papier, Fjodor, auf Schreiben, ja. Papier, Schreiben, Fjodor. Position 80 Grad, 50 Minuten Nord. Sie 27 Grad, 15 Minuten Ost. S.O.S. Rau, Rau, Feuen. Mutter! Mutter! Mutter! Er ist verrückt! Mutter! Mein Sohn, Nikolai! Mutter! Er ist verrückt! Mutter! Ja, aber sprich nur mit ihm! Er ist ganz frei! Mutter, Nobile lebt! Mutter, Nobile lebt! Mutter, die Italia ruft, Mutter, 6 Mann im Eis rufen durch die Nacht vom Nordpol! Wir werden sie, Mutter! Wir werden sie retten! Mutter! Ja, das größte technische Ereignis des Jahrhunderts. Die Verbindung mit Nobile und den 6 Helden im Eismeer soeben hergestellt. Russischer Amateurfunker rettet Nobile. Extra-Ausgabe. Nobile. Achtung, Achtung, hier Welle 401. Roma, San Paolo. Wir bitten um Funkruhe für 10 Minuten. Achtung, Achtung, hier Rom. Wir grüßen den General Nobile und seine tapfere Mannschaft. Wir senden sofort von den Norddepots und dem Expeditionsschiff ein Hilfsflugzeug. Haltet noch 2 Tage aus. Auch Schweden und England senden Flugzeuge. Ihr werdet gerettet. Italien sieht auf euch, die ganze Welt sieht auf euch. Eure Namen werden in die Annalen der Geschichte eingehen. Genossen! Es ist eine unerhörte Chance für die Sowjetrepublik, durch die Entsendung des Eisbrechers Maligin durch einen Akt der Menschlichkeit die Sympathien der ganzen Welt zu sammeln. Ist der Maligin fahrtbereit, Genossen? Er liegt an der Murmanküste, wird heute und morgen Kohle, Öl und Proviant überholen. Er kann in 4 Tagen losfahren. Und das Flugzeug? Die Gleitbahn ist angelegt. Räder oder Kufen? Schlittenflugzeug, Junkersmaschine. Die Flieger? Babuschkin als Führer. Geben Sie Funkbefehl durch. Der Eisbrecher Maligin mit Katapultflugzeug fährt in 4 Tagen ins Polarmeer auf Punkt 80 Grad 50 Minuten Nord, 27 Grad 15 Minuten Ost und sucht mit Aufgebot aller Kräfte die Mannschaft der Italia zu retten. Der Maligin funkt täglich Moskau Tagesbericht. Herr Professor, Genosse Samoilovic, die Sowjetrepublik wünscht mit der Entsendung des Maligin zu zeigen, dass sie existiert, dass sie lebt. Genossen! Ein russischer Bauer an der Küste hat als erster mit selbst gebasteltem Kurzwellenapparat den Hilferuf Nobilis aufgenommen. Ein russischer Eisbrecher eilt als erster Nobile zu Hilfe. Mit diesem Akt der Menschlichkeit wird die Sowjetrepublik sich ein Stück der Welt erobern. Ecco, ecco Italia, Nobile, SOS, wir sind auf der Eisscholle vor unserem Zelt, SOS, SOS, verdammt, der Akku lässt nach, die Batterie hat keinen Strom mehr. Da meldet sich immer wieder ein Schiff, es ruft und fragt unsere Position und ich kann nicht mehr senden. Ist wirklich ein Schiff unterwegs, Funker. Maligin. Heißt es Maligin. Es kommt vom Osten. Von der Murmannküste. Verflucht, gerade jetzt muss das Element im Akku leer sein. Jetzt sollten wir hören und senden. Nichts mehr drin im Kasten. Ach, alles gefroren. Über die Frage, ob unsere Regierung den Eisbrecher Maligin zur Rettung der italienischen Nobile-Expedition aussenden durfte. Genosse Meskin hat den Einwand erhoben, die Sowjetunion habe keinen Anlass, Schiffsmaterial und Menschen zu opfern für ein Land, das die sozialistische Arbeiterbewegung aufs Heftigste bekämpft. Ich erteile dem Genossen Meskin das Wort. Genossen, ihr wisst, dass ich immer dafür eingetreten bin, wir sollten über unsere Gewerkschafts- und Parteiabgaben hinaus noch ein Zehntel unseres Wochenlohns für die Ausrüstung des Eisbrechers Maligin und für eine Polarflugstaffel stiften. Wir wussten, dass diese Schiffe zur Hilfeleistung für alle Fischer der Eismeere bereit sein sollten, zur Freihaltung der Nordhäfen für Lebensmittel- und Materialtransport. Alle Kräfte für dieses Ziel. Ich frage euch aber, wenn ein Land, das ein völlig anderes System hat als das unsere, das unsere Bewegung, unsere Gedanken mit Gewalt unterdrückt... Der Maligin soll ja für unsere Gedanken werben. Ja, glaubst du denn, Genosse, dass diese Werbung von den Trägern des anderen Systems anerkannt wird? Auch dort sind Arbeiter. Alle Welt sieht jetzt auf Russland. Alle Welt sieht auf den Maligin. Man sieht auf die Sowjetunion und die Solidarität aller Schaffen. Sehr richtig. Aber notwendiger ist, dass unser Export an Fischen steigt. Dass wir Getreide zu unseren Städten an der Murmannküste bringen und hier neue Stützpunkte schaffen für Menschen und für unser System. Bravo, Genosse. Meskin hat verfasst. Nein, das ist Kirchturmspolitik, Genossen. Auch ich habe für die Maligen gezahlt. Und er soll zu Italien fahren. Und wir verrecken. Ja, wir verrecken. Alle. Einstimmig. Die Resolution hat folgenden Wortlaut. Die Belegschaft der Putilov-Werke begrüßt die Entsendung des Maligin zur Rettung der Italia-Mannschaft. Sie begrüßt zugleich die Italia-Mannschaft mit dem Gruße der Solidarität der Arbeiter aller Länder. Achtung, Achtung, hier Funkstation an Bord des Eisbrechers Maligin. Position 78 Grad 55 Minuten Nord, 34 Grad Ost. Wir bestätigen Empfang des Funkspruchs der Città di Milano mit Positionsangabe der nobile Mannschaft im roten Zelt. Achtung, Achtung. Città di Milano hat eben herübergefunkt. Nobile Mannschaft im roten Zelt liegt nur 80 Meilen von hier. Und noch immer nichts vom Genossen Babuschkin und seinem Flugzeug? Nichts, Kapitän. Seit 3 Uhr antwortet er nicht mehr. Viecherei, dieses Krebsen durch Packeis. 43 Tage fressen wir uns hier mit dem Maligin durch diese dicken Eisblöcke. Zum 15. Mal ist Babuschkin mit seinem Flugzeug aufgestiegen. Ich habe keine Kohle mehr. Ich muss zurück. Der Teufel, den Nebel. Vollkommen unsichtig. Dick wie Milch. Mensch! Funker! Was? Was ist mit Babuschkin? Er lebt bestimmt, Genosse Kapitän. Er hat die Lungen eines Eisbären. Und seine Maschine ist ein Junkers 13. Prima Motor. Ja, ja. 43 Tage. Genosse Kapitän! Genosse Kapitän, ich höre das Flugzeug des Genossen Babuschkin. Das Flugzeug des Genossen Babuschkin. Schießt Raketen. Die Sirene. Genosse Babuschkin allein? Im Flugzeug? Seht ihr Köpfe, Genossen? Er gleitet nieder auf Bord, Kapitän. Allein. Wieder umsonst. Zum 15. Mal. Es hat keinen Wert mehr. Genosse, keinen Wert? Das Wort gibt's nicht für einen Mann des Eisbrechers Maligin. Wir müssen zurück. Gut. Aber ihr wisst doch, die Gewerkschaften sammeln schon für den Krassin. Richtig, Genosse, der Krassin, das ist eine andere Marke. Er frisst das Eis wie Pudding. Genosse Kapitän. Nun, Genosse Babuschkin, nichts gesichtet aus Ihrem Flugzeug? Nichts, Kapitän. Nebel und weiße Sonne. Nichts wie Buttermilch in der Luft. 4 Nächte waren wir auf dem Eis vor lauter Nebel. Erst heute früh sah ich den Rauch hier vor Maligin. Morgen starte ich wieder, Kapitän. Heute Abend fährt der Maligin zurück nach Leningrad. Kapitän! Nur noch 500 Tonnen Kohle. Verflucht! 15 Starts und alles umsonst. Genosse Babuschkin! Nichts ist umsonst, Babuschkin. Der Schwede Lundberg ist 2-mal aufgestiegen in Ehren. Du bist 15-mal aufgestiegen. Keiner wird dich zum Großkreuz für Verdienste einreichen. 15-mal bist du aufgestiegen für die unbekannten Kameraden. Wir taten, was wir konnten. Der Pravda. Das Komitee zur Rettung der Italia-Mannschaft betreibt sofort nach misslingender Maligin-Fahrt unter Professor Samuilovic in Leningrad eine neue Rettungsaktion. Der größte russische Eisbrecher Krassin, der seit 1,5 Jahren auf der Reede von Leningrad liegt, wird mit höchster Beschleunigung für eine lange Polarfahrt fahrtbereit gemacht. 136 auserlesene Matrosen und Kenner der Eisregionen werden als Besatzung befohlen. Die Gewerkschaften erteilen für dieses besondere Rettungswerk die Erlaubnis, den 8-Stunden-Tag außer Kraft zu setzen und doppelte Nachtschichten einzulegen. Es gibt kein größeres Zugeständnis in der Sowjetunion als dieses zur Hilfeleistung für ein fremdes Land. 2500 Tonnen Kohle muss das Schiff in 3 Tagen bunkern. Sämtliches Seefahrtsgerät für eine Polarfahrt. Verpflegung für 136 Menschen. Ein großes 3-motoriges Flugzeug und viel wissenschaftliches Material. Gerettet. Heldentat des schwedischen Fliegers Lundberg. Neuer russischer Eisbrecher, soeben ausgefahren. Letzte Ausgabe. Abendausgabe. Abendausgabe. Abendausgabe. Kommen Sie, Meier, drüben im Café kann man die Zeitungen umsonst lesen. Ach, Kinder, glaubt mal, die ganze Sache mit Nobile ist überhaupt nur halb so schlimm. Als Schiebung, als Reklame, nur damit die Brüder in die Presse kommen. Ich werde auch mal nach Reinickendorf fahren und verschollen bleiben. Aber dann wünsche ich auch Radio an alle. Wo bleibt Meier? Rettet Meier! Flugzeug für Meier! Herr Ober! Ein Kaffee möchten wir haben. Das heißt, für jeden ein. 3 Kaffee, jawohl. Und Zeitungen, aber ein bisschen plötzlich. Kinder, was sagt ihr? Na, das ist ja toll. Wenn die Nachricht stimmt, hört mal zu. Der schwedische Flieger Lundberg hat die Nobile-Mannschaft gerettet. Na also, da kann ja der Krassin wieder abhauen, der Herr Genosse aus Sowjetrussland. Ja, aber lest erst mal weiter. Nur der General Nobile ist gerettet. Die übrigen vom Roten Zelt, die sitzen noch immer auf dem Pfropfen. Thank you. Ausgabe. Extra-Ausgabe. Das Allerneueste über die Nobile-Expedition. Paul Amundsen, der große Polarforscher mit Hauptmann Guilbeau, am 18. Juni mittags mit dem Doppeldecker Latham und 3400 Liter Benzin zur Rettung des Roten Zeltes soeben gestartet. Extra-Ausgabe. Extra-Ausgabe. Extra-Ausgabe. Extra-Ausgabe. Ecco, ecco Italia, nobile Mannschaft. Wir treiben mit unserem Zelt auf Eisscholle. Achtung, Achtung. Keine Antwort. Da stecken sie keine 80 Meilen von uns und funken dicke Sprüche, dass wir aushalten. Die Braganza, die Hobby, die Città di Milano. Was hab ich davon, wenn die Savoia mit dem Fallschirm mir neue Batterien runterlässt und Fressen und ein paar Patronen, aber keiner riskiert mir eine Landung. Leutnant, ich zerschmeiß den ganzen Apparat. Mag funken, wer will. Leutnant. Disziplin, Kamerad. Disziplin. E viva la disciplina. Giovinezza, Giovinezza, Primavera, Divinezza. Funker, die Città di Milano ruft. Ja, ja. Ecco, ecco Italia. Achtung, Achtung, hier das Junkersflugzeug des Krasin. Wir sind ausgeflogen, die Männer der Italia zu retten. Mit dem Führer Tschuchnowski, dem Funker Schelagin, dem Beobachter Alexejew, dem Kinooperateur Blumstein. Aber wir haben Pech gehabt. Wir haben Bruch gemacht. Wir stecken tief im Schnee auf einer Eisscholle. Das Fahrgestell des Flugzeugs ist vollkommen zerbrochen. 11.05 Uhr von uns drei Menschen gesichtet. Ohne Zweifel die Zappi-Malmgren-Gruppe. Zwei liegen auf dem Eis, einer winkt. Oh, verdammte Kiste. Na? Was hast du? Na, die Kiste friert an. Verbindung ist weg. Ausgeschlossen! Das gibt's nicht! Los, los, los, los, los, mach! Genosse, ich muss gehen. Da! Was antwortet der Krasin? Er fragt, wo wir stehen. Hört er uns denn nicht? Nein, nur wir hören. Die Sendung versagt. Da, hört ihr? Ruft immer wieder. Wo seid ihr? Warum kommt ihr nicht? Antwortet. Ja. Er weiß eben nicht, dass wir Kleinholz gemacht haben, dass unsere Kufen kaputt sind. Gib ihm unsere Position. Wir können doch hier nicht verrecken, Mensch. Ich spuck in deinen Apparat. Ernstlich, wir alle sollen reinspucken, bis er auftaut. Tatsächlich. Kinder, machen wir unsere Pelze auf und legen wir uns über den Akku. Großartig. Mit der Kollektivwärme kann man Straußenei aufbringen. Lass mich noch mal probieren. Mit Kindern, es funktioniert. Hallo? Hier Flugzeug Tschuchnowski. Notgelandet. Fahrgestell zerbrochen. Position? 80 Grad 42 Minuten Nord, 25 Grad 45 Minuten Ost. Mensch, die Verbindung ist da. Was? Wunderbar, Mensch. Wunderbar. Hallo? Hallo, hallo, Krasin. Hallo. Wir haben euch gehört. Alle fünf Minuten lassen wir Raketen steigen. Auf dem Eisbahn vor dem Feuer. Ihr findet uns leicht. Was antwortet Krasin? Er kommt durch schweres Eis auf uns zu. Nein! Soll er nicht! Gib sofort zurück! Wir haben noch Vorräte für zwei Wochen. Sind alle gesund? Unser Fahrgestell ist zwar kaputt, doch auf Schwimmkörpern hält sich der Apparat noch. Ich halte es für notwendig, dass der Krasin erst der Malmgren-Zappi-Gruppe zu Hilfe kommt, dann kann er sich um uns bekümmern. Wie bitte? Hast du verstanden, Genosse? Jawohl, Genosse Tschuchnowski. Also, noch eine Woche auf blankem Eis. Schließlich sind wir doch ausgefahren, die Männer der Italia zu retten. Und wir werden sie retten. Krasin meldet. Er fährt nach Karte 303 sofort auf die Position der Malmgren-Gruppe. Funkstation an Bord des Krasin. 80 Grad 39 Minuten Nord, 26 Grad 27 Minuten Ost. Achtung, Achtung! Wir fahren Volldampf. Kohlenvorrat nur noch 1200 Tonnen, 1000 Tonnen Minimum notwendig. Zurückfahrt nach Kings Bay. Bekannt. Nach Tschuchnowskis Meldung muss die Malmgren-Gruppe nur 2 bis 3000 Meter von hier lagern. Wollen Sie da umdrehen oder noch eine Nacht warten? Kapitän, der Nebel fällt. 3 Mann in den Ausguck. 100 Rubel Prämie dem, der die Malmgren-Gruppe zuerst sieht. Falls wir Malmgren aufgefischt, welche Route dann? Zum roten Zelt der Nobile-Mannschaft. Und unsere Flieger, unsere eigenen Genossen? Haben gefunkt, dass sie noch Proviant haben. Wissen, dass es um Italia-Mannschaft geht. Der Krasin hat seinen Auftrag. Kapitän, 3 schwarze Punkte vor uns auf dem Eis. Quatsch nicht, Freinkopf. Doch, Kapitän. Geradeaus, 3 Strich rechts vorn. 3 schwarze Punkte auf dem Eis. Ich, Breinkopf, hab sie zuerst gesehen. Ich. Breinkopf, stimmt. Stimmt. Breinkopf. Schuhe an, das Eis bricht. Der Arzt und 4 Mann. Funker. Was ist, Kapitän? Durchgehen nach der Città di Milano. Malmgren-Gruppe gefunden. Wir fragen, welche neue Position hat rotes Zelt? Kranen ausdrehen. Tragbare her. Vorsicht. Aufbinden. Achtung! Alle Mann an Deck! Genossen! Das erste Ziel des Krasin ist erreicht. Wir werden gleich die Malmgren-Gruppe an Bord nehmen. den norwegischen Forscher Malmgren und zwei italienische Offiziere. Ihr wisst, es sind Vertreter eines anderen Systems als das der Sowjets. Genossen, hier im Polareis gilt als erstes Hilfe. Gilt der Befehl unserer Regierung. Zeigt Solidarität. Willkommen, Kapitän Zappi. Si, Capitano. Ich, Zappi. Und Ihr Kamerad auf der Bahre, Mariano? Si, Signore. Mariano. Und wo ist Malmgren? Verstehen Sie meine Frage, Kapitän Zappi? Si, Signore. O peccato. Malmgren, er morte. Malmgren ist tot, in Eis, vor 13 Tagen. Tot? Wo, Kapitän? Auf Insel Brug. Arzt, nehmen Sie die beiden Kameraden in Ihre Kabine. Funker. Was soll ich melden, Kapitän? Eisbrecher Krasin hat soeben auf einer Eisscholle 80 Grad 38 Minuten Nord, 29 Grad 2 Minuten Ost Kapitän Mariano und Kapitän Zappi an Bord genommen. Und Malmgren? Kapitän Zappi meldet tot. Kapitän, welcher Kurs? Kurs auf Standort Rotes Zelt. 80 Grad, 38 Minuten Nord, 29 Grad, 13 Minuten Ost. Ecco Italia, rotes Zelt der nobile Mannschaft. Bunker! Da hören Sie, nicht das Flugzeug? Natürlich höre ich das Flugzeug. Seit 36 Stunden höre ich Flugzeug, Tag und Nacht höre ich Flugzeug. Leutnant, Sie müssen uns doch endlich finden. Natürlich müssen Sie uns finden. 50 Tage hatten Sie ja Zeit dazu. Noch 10 Tage und wir sind Eisklumpen, reif für Museen. Terreur du Pack, Eiskoller, Leutnant Vigeri. Rego, nur vor Ihnen, Professor. Wenn man 24 Stunden am Tag vor der Mannschaft den Startenmann markieren muss. Funker, neue Meldung. Città di Milano funkt. Das ist wieder so ein Kasten für uns unterwegs. Eisbrecher Krasin, ein Russe. Alte Sache. Wichtigtuerei. Die Braganza liegt 10 Meilen von uns fest. Die Hobby, die Città di Milano. Alle Antenfunken ihr wärmstes Interesse. Aber. Parvacco maledetto Madia, dem einen können die Waffen eingerückt werden. Der andere liegt fest. Der dritte hat keine kräftigen Schrauben. 50 Tage! Leutnant! Verwerfen Sie, Leutnant! Der Battista ist mit dem Messer hinter mir! Er stiehlt mir die Konserven! Das Schwein hat seine längst gefressen! Klappe! Disziplin! Wisst ihr nicht, dass 4 Schiffe hierher unterwegs? Antwort! Befehl, Leutnant! Aber seit 30 Tagen sind Schiffe unterwegs. Sollen jeden Tag kommen. Jede Nacht kommen. Das macht rasend. Funker, haben Sie Verbindung? Ecco Italia. Rau, Traufein, wir hören, Safi-Gruppe durch Krassin gerettet. Ewiger Krassin! Was ist Safi gerettet? Safi-Gruppe? Jawohl, Leutnant, wir hören, der Eisbrecher Kurz hierher auf unser rotes Zelt. Wir warten, wir setzen Fahne an Mast, wir brennen Feuer, wir warten, wir warten. Letztes Holz und Segeltuch aufs Feuer, her darauf, es muss rauchen wieder wie Suf. Sagte ich nicht, der Krassin ist der stärkste Eisbrecher. Sie kriegen einen Kuss, Professor. Viva la Humanità! Leutnant, ist's wahr? Jawohl, Jungs! Schiff oder Flugzeug? Ein Schiff, ein Eisbrecher! Der Russe Krassin! Sirene! Das ist der Krassin! Viva Italia! Heil alla Vincenza! Ein Bett, trockenes Zeug! Schlafen, schlafen! Madonna! O bella Italia! Giovinezza, giovinezza, primavera, viva l'essa! Alla vita, bella sprezza, il tuo canto accenderà! Ruhe! Drei Mann nach vorn, an die Schulter mit der Flagge! Kommen auf Schneeschuhen vom Krassin. Kameraden, Köpfe hoch, Nacken steif. Evviva Italia! Evviva! Evviva Krassin! Evviva! Eisbrecher Krassin von der Union der Sowjetrepubliken Russland ist gekommen, die Mannschaft des Luftschiffs Italia an Bord zu nehmen. Evviva Krassin! Firma Italia, Professor Vierne und Leutnant Figlieri grüßen den unvergleichlichen Krassin im Namen der Flagge Italiens. Seid ihr alle gesund? Alle. Nur Cecconi, Ziviltechniker, hat Bein kaputt. Alle Freund, Liebster, bei dir, welch Glück. Nur jetzt, heraus aus dem Eis. Heim nach Italien! Vorwärts, Genossen! Bringt die Kameraden an Bord aufs Schiff und warmen sie den Bauch und dann geht's in die Betten. Carissimo! Kamerad Krassin! Gut, Freund! Es lebe, Kamerad Krassin! Es lebe die Solidarität aller Völker! Funker! Abbau! Schluss mit der Wimmerkiste! Sofort, Leutnant. Nur noch letzte Meldung. Frau, Italia. Krassin gekommen. Wir sind gerettet. Achtung, Ihr Flugzeug Schuchnowski. Achtung, Ihr Flugzeug Schuchnowski. Unser zerbrochenes Fahrgestell ist immer tiefer verschneit. Achtung, Position 80 Grad 42 Minuten. Funker! 25 Grad. Hörst du die Sirene? Die holt ab. Davon bin ich fest. Ist das eine Anklage gegen Krassin? Nein, Genosse. Nur eine Feststellung. Meinst du, ich wäre sonst hier? Die Kerle von der Italia sollen leben. Wir wollen leben. Und Genossen, das soll leben, das den Krassin hierher geschickt hat. Hallo, Genossen. Bruder Krassin! Gott sei Dank, gerettet. Gerettet? Gerettet! Zwei Briefe. Von Italia zum Krassin. Ernst Renjewski, den Schiffsarzt des Eisbrechers Krassin. Das unterzeichnete Mitglied der Polarexpedition Nobilis, die mit dem Luftschiff Italia auf 80 Grad 50 Minuten nördlicher Breite und 27 Grad 15 Minuten östlicher Länge am 25. Mai 1928 verunglückte und durch den russischen Eisbrecher Krassin am 12. Juli 1928 auf 80 Grad 24 Minuten nördlicher Breite und 28 Grad 26 Minuten östlicher Länge gerettet wurde, dankt hiermit Herrn Dr. Anton Srenjewski, dem Schiffsarzt des Eisbrechers Krassin, für die unermüdliche Hilfe, die er ihm zuteil werden ließ. Ohne die Hilfe der Russen wären heute 7 Menschen nicht mehr am Leben. Was die russische Hilfsexpedition geleistet hat, wird für immer in die Geschichte der Humanität eingehen. Dr. Franz Piehonek, Staatlich Radiologisches Institut Prag. An den Schiffsarzt Dr. Srenjewski. Hier meine Adresse in Turin, die ich dem Schiffsarzt Srenjewski freudig überlasse, dem ich für die Pflege dankbar bin, die er mir angedeihen ließ, der mich ins Leben zurückrief. Ich hoffe sehr, dass ich durch zukünftige persönliche Bekanntschaft meine Dankbarkeit noch besser aussprechen kann. Alberto Mariano.